8. Mai 1945. Deutschland liegt in Schutt und Asche. At 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command, ein Tondokument. Der englische Premierminister Winston Churchill verkündet die bedingungslose Kapitulation Deutschlands und damit das Ende des Zweiten Weltkrieges. Dem totalen Krieg folgte die totale Niederlage. Mit dieser Feststellung beginnt der Geschichtsprofessor Rolf Steininger seine Darstellung der Zeit nach 1945. Er meint, Deutschland als Staat, als Nation, als Volk scheint im Sommer 1945 am Ende. Auch wenn es in der Geschichte des deutschen Volkes keine Stunde Null gibt, den Zeitgenossen erschien die Stunde der Kapitulation als diese Stunde Null, Ende und Anfang zugleich. Das Ende des Sterbens, der Bombennächte in feuchten Luftschutzkellern, der Standgerichte. Für viele das Ende einer Illusion. Für 700.000 Überlebende in den Konzentrationslagern das Ende ihrer Qualen. Und es war der Anfang des Improvisierens, des Überlebens, der Trümmerfrauen, der Schwarzmarktzeit, der Zigaretten- und Schokoladenwährung, der Kippensammler und der Hoffnungen auf eine bessere Zeit. Statt eines Vorworts. Auch die Autoren dieser Sendung kennen den Krieg und sein Ende nur aus zweiter Hand. Die Idee, Zeitzeugen über den Wirtschaftsaufbau zu befragen, ergab sich im Archiv. Während es viele Aufnahmen der Politiker gibt, die am Aufbau der Bundesrepublik Deutschland mitgewirkt haben, finden sich in den Tonbandregalen kaum die Stimmen derer, die damals die Wirtschaft wieder in Gang gebracht haben. Es gibt inzwischen einige Bücher, wie jenes des Professor Steininger, Jahrgang 1942, die die Einordnung versuchen. Doch uns kommt es darauf an, zu hören, woran sich diejenigen erinnern, die damals zerstörte Fabriken und zerbombte Städte wieder aufzubauen begannen. Aber auch Besatzungsoffiziere und Otto-Normalverbraucher, auch so ein Begriff aus damaliger Zeit, kommen zu Wort. Platten wurden 1945 nicht gepresst. Dennoch, so erzählen Menschen, die dabei gewesen sind, es wurde viel Musik gemacht, Tanzmusik. Denn die Davongekommenen, so empfanden sie sich, feierten gerne. Auch Musik erzählt Geschichte. Deshalb wird hier Musik aus diesen Tagen zu hören sein. Das bewegte unsere Eltern musikalisch. Helmut Zacharias 1948. Vom Nichts zum Wirtschaftsimperium. Die Männer der Stunde Null. Eine Sendung mit Zeitzeugen. Von Armin E. Möller. Geboren am 24. Oktober 1943. Mit Beiträgen von Marlies Bremer. Geboren am 27. Dezember 1950. Und Ernst Dolus. Geboren am 14. März 1947. Die Musik suchte aus und kommentiert einer, der schon damals mittendrin und dabei war. Gerhard Jussenhofen, Jurist, Komponist. Geboren am 30. Januar 1911. Geburtsjahrgang 1970. Schüler der Klasse 10 der Gesamtschule Düsseldorf-Kiekweg, 25 Jahre nach dem Kriegsende geboren, stellen sich heute das Leben in den ersten Jahren nach dem Kriege so vor. Also ich stelle mir die Stunde Null so vor, dass die Leute anfangs froh waren, dass das jetzt zu Ende war. Also die ganzen mit den Nazis und so, die ganzen, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücke, also die Tyrannei sozusagen. Dass die Leute da also jetzt mal so irgendwie Angst hatten vor dem Neubeginn, dass da also jetzt keiner mehr war, der ihnen sagte, so wie Hitler, dass der ihnen gesagt hat, was sie zu tun hatten, was jetzt passiert, sondern dass sie jetzt irgendwie dachten, jetzt stehen sie ganz alleine da. Dass die Leute, die keine Arbeit hatten, sich versuchten, irgendwo Arbeit zu beschaffen, indem sie zum Beispiel Häuser mit aufbauten die ganzen Straßen waren verbombt, die Häuser zum Teil zerstört und man hatte so gar keine richtige Unterkunft mehr. Man wusste gar nicht, wo man hin sollte. Zitat. Am Ende des Kriegs scheint unter den Trümmern der Großstädte auch die Substanz der deutschen Industrie verschüttet. Es lag nahe, den fast völligen Stillstand der Produktion auf die in den beiden letzten Kriegsjahren immer häufigeren und heftigeren Luftangriffe zurückzuführen. Tatsächlich war im Mai 1945 die Substanz des industriellen Anlagevermögens jedoch keineswegs entscheidend angegriffen. Bezogen auf das Vorkriegsjahr 1936 war das Bruttoanlagevermögen der Industrie sogar um rund 20% angewachsen. Die Industrie war wesentlich leistungsfähiger als heute oft noch angenommen. Sir Alec Cairncross, ein hochrangiger englischer Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftslehrer, gehört nach dem Kriege zu jenen, die über den Kanal nach Deutschland geschickt werden, um über Reparationen, die an England gezahlt werden sollten, auch in Form von Demontagen mit den drei übrigen Siegermächten zu verhandeln. Sir Alec, Jahrgang 1911. It's true that a great deal of the equipment was in very poor condition. Ja, das stimmt schon. Eine Menge der Industrieausrüstungen waren in einem ziemlich schlechten Zustand. Es war nur noch schlecht gewartet und repariert worden. Vieles war bombardiert worden. Doch da war schon eine beachtliche industrielle Kapazität vorhanden, als erst einmal die Trümmer beiseite geräumt worden waren und als die Anlagen wieder in Betrieb gesetzt werden konnten. Die deutsche Produktionskapazität war zum Kriegsende entschieden größer als zum Kriegsbeginn. Ich denke, es war 10-20% mehr. Das ist unter Fachleuten wohl kaum fraglich. Well, a great deal could be repaired quite readily. The machine tools, for instance, didn't suffer very much. Vieles konnte sofort wieder repariert werden. Die schweren Werkzeugmaschinen hatten nicht sehr gelitten. Zum Ende des Krieges gab es davon viel mehr als zum Kriegsbeginn. Und die meisten konnten bald wieder eingesetzt werden. Wo es Probleme gab, das waren die Gebäude. Verständlich. Die Bomben zerstörten die Bauten. Die Maschinen waren sehr viel weniger in Mitleidenschaft gezogen. Daher kam es bei der Produktion damals viel mehr darauf an, wieder Gebäude zu finden, in denen produziert werden konnte, als auf die Maschinen. Die Gebäude, das war der Faktor, der dem Wiederbeginn der Produktion Grenzen setzte. Wenn der erste Anlauf zur Wiederaufnahme der Produktion im Winter 1946-47 scheiterte, so lag das weniger an Eingriffen der Besatzungsmächte, sondern daran, dass zum Beispiel die Eisenbahn zu wenig brauchbare Waggons oder Lokomotiven besaß, dass Schienenwege, vor allem aber Brücken, zerstört waren und auch der Straßentransport wegen fehlender Lastwagen kaum funktionierte. Energie blieb knapp und es konnte nur ein Bruchteil der Kohle gefördert werden, die benötigt wurde. Zusätzlich rächten sich jetzt die Kriegseinsätze auch der Kinder und Alten zum Kriegsende. Es waren kaum noch Felder bestellt. Eine Hungersnot war die Folge. Viele Arbeiter waren zu schwach, um das zu leisten, was von ihnen verlangt wurde. Ja, das Päckchen aus Amerika, das haben wir damals geschrieben, der Schlösser und ich, weil zu der Zeit, also 1947, ja, die deutsche Bevölkerung fast ausschließlich von dieser Care-Paket-Aktion der Amerikaner gelebt hat. Und ich habe den Auftrag bekommen von Freunden aus Chicago, da gab es einen Verein der Rheinländer, den gibt es auch heute noch, einen Vereinsmarsch zu schreiben und einen Büttenmarsch, was ich dann auch sehr gerne getan habe. Und als Honorar bekam ich dann so etliche Päckchen geschickt. Damals hatten wir keine Aufnahmen von Päckchen aus Amerika. Das haben die Blackfurs neu aufgenommen. Wir kriegen jede Woche ein Päckchen aus Amerika vom Ohm und von der Tant. Wir sind aus Rand und Band, sie leben hoch, hip hip hurra, der Ohm und auch die Tant in USA. Wer irgendwie an Essbares oder an Eintauschbares kam, war glücklich dran. Eine schwierige Zeit. Der Oberbefehlshaber der britischen Truppen in Deutschland, Feldmarschall Bernard L. Montgomery, sagte am 31. Mai 1945 in seiner als persönliche Botschaft angekündigten Ansprache im Radio: Ich bin von der britischen Regierung beauftragt worden, das Kommando und die Kontrolle über das von den britischen Streitkräften besetzte Gebiet zu übernehmen. Mein erstes und unmittelbares Ziel ist es, ein einfaches und geordnetes Gemeinwesen zu errichten. Zunächst gilt es sicherzustellen, dass die Bevölkerung versorgt wird, A mit Lebensmitteln, B mit Wohnungen und C mit Schutz vor Krankheiten. Das bedeutet harte Arbeit für alle. Die Bevölkerung erhält Anweisungen, was sie zu tun hat. Ich erwarte, dass dem willig und unverzüglich Folge geleistet wird. Die Ernährung der Bevölkerung steht im Vordergrund. Die Versorgungslage ist besorgniserregend. Eine 500.000 Tonnen Nahrungsmittel für die Ruhr. Montgomery hofft, jedem Deutschen 2000 Kalorien zuzuteilen, meldete die Neue Westfälische Zeitung am 29. Juni 1945. 2000 Kalorien. Das war die auf dem Papier geplante Ration. Die Wirklichkeit sah anders aus. Ganz anders. Die Bewohner der amerikanischen Zone erhielten 1330 Kalorien pro Tag. Die in der sowjetischen Besatzungszone 1083 Kalorien, die in der britischen 1050 Kalorien und die in der französischen Zone 900. Zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben. Wo kriecht man bloß Kartoffeln? Nein, nein, es ist zum Heulen. Man schmiss mich aus der Markthall raus, mein Bett war voller Beulen. Da fuhr ich mit der Bahn euch raus zu einem Bauer aufs Land hinaus, der sprach: Aha, Kartoffeln wollen Sie, was bieten Sie denn, Geld will ich nicht mehr. Die Times, die damals führende und meinungsbildende englische Tageszeitung, berichtet über den deutschen Hunger. The Times, Mittwoch, 6. November 1946. Ernährungskrise in der britischen Zone. Es droht ein Zusammenbruch in der Brotversorgung. Hunger im Ruhrgebiet. Eine magere Kost. Die Deutschen versuchen sich durchzuschlagen, so gut es geht. Man zieht mit dem Leiterwagen über Land. Versteckte Läger werden ausgeplündert. Essen wird organisiert. Hamster nennt man das. Die junge Witwe Magda Gatter findet mit ihren Kindern in Aachen eine Zuflucht. Die spätere Zeitungs- und Rundfunkjournalistin gehört zu jenen, die noch sehr genaue Erinnerungen an die ersten Monate nach dem Krieg im damals noch abgeriegelten Aachen haben. Magda Gatter, Jahrgang 1915. Ich war befreundet mit einer ehemaligen Rotkreuzschwester, die Witwe war, ohne Kinder, und wir haben zusammen gewohnt. Und die hatte Eltern auf dem Lande, und da habe ich das Glück gehabt, dass wir da also hinfahren konnten. Und dann kam die große Geschichte, wo sie dann mir ein halbes Schwein angeboten haben, was sie schwarz geschlachtet hatten. Und das war aber dann schon Winter und es war furchtbar kalt. Und ich musste, weil das auch gefährlich war für die Leute, mein halbes Schwein vom Lande nach Aachen bekommen. Und das war gar nicht so einfach. Ich kam also dahin. Eines der wichtigsten Sachen, die ich gerettet hatte, war mein Umstandsmantel. Ein weiter blauer Wintermantel. Und mit dem angezogen und mit meiner Freundin Jo, die noch einen Rotkreuzmantel hatte mit der Binde und auch einem Rotkreuzhäubchen, sind wir also aufs Land gefahren. Und dann wurde ich versorgt, dann kriegte ich eine Speckseite um den Bauch gebunden, richtig fest verschnürt. Und nun war aber auch noch die Schweineleber da, und das war ja eine Kostbarkeit, nicht sowas kannte man ja gar nicht. Die war aber tief gefroren, weil es Winter war, und die hing oben im Speicher in so einem Verlies. Und was mit der Leber machen? Man hat mir die Leber in so Küchentücher eingepackt und hat sie mir hier oben so auf die Brust gebunden. Ich war also fest verpackt, oben Leber, unten den Speck. Wir fuhren endlos lange, der Zug hielt ständig, und in diesem Viehwagen gab es einen Bullerofen, richtig mit einem Ofenrohr nach draußen, und ich wurde immer näher an diesen Bullerofen rangedrängt und geriet natürlich ins Schwitzen. Nicht nur wegen des Ofens, sondern auch wegen meiner Verpackung. Das Endergebnis war, dass die Leber anfing aufzutauen und mir rann nun das Blut von der Leber an den Beinen herab. Und meine Jo hatte ihr Rotkreuzhäubchen schnell aufgesetzt. Wir mussten durch die deutsche Sperre, dann durch die englische Kontrolle. Sie nahm mich, ich hatte einen hochroten Kopf, wie man sich vorstellen kann, auch vor Aufregung. Sie nahm mich in den Arm, ich hatte den gewölbten Bauch, und sah natürlich aus wie eine Schwangere, der gerade was Furchtbares passiert ist. Und sie sagte, Sie sehen doch, in welchem Zustand diese Frau ist. Und die Engländer waren liebenswürdig, griffen mich unter. Und schon waren wir draußen. Ich wäre nicht imstande gewesen, noch bis zu meiner Wohnung zu Fuß nach Hause zu gehen. Aber auf diverse sind wir gut durch den Winter gekommen. Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle war damals Jungbauer im Allgäu, das zur amerikanischen Besatzungszone gehörte. Dass bei ihnen auf dem Hof aber gar Orientteppiche gegen die Überlassung von Eiern, Kartoffeln und Speck den Besitzer gewechselt hätten wie anderswo, hat er nicht erlebt. Dazu war der Hof vielleicht auch zu schlecht erreichbar. Aber schwarze Schweine, das heißt Tiere, die schwarz, also ohne Genehmigung geschlachtet worden waren, gab es auch bei den Kiechles. Ja, das lief dergestalt ab, dass man in so einer nachtschlafenden Zeit mit aus heutiger Sicht primitivem Weg das Schwein geschlachtet hat, um es dann möglichst in einer Nacht- und Nebelaktion, also mit anderen Worten, es sollte niemand etwas davon merken, eben mit Hilfe eines Hausmetzgers oder eines Nachbarn, der vom Schlachten was verstand, hat man das Schwein dann zerlegt und möglichst rasch wieder verschwinden lassen in Dosen, Räucherkammern und sonstigen Verstecken. Schwarz geschlachtete Schweine, das könnte geradezu symbolisch stehen für das Bemühen vieler Menschen, jenseits der kargen Lebensmittelrationen an etwas Essbares zu gelangen. Oft mühsam genug. Rudolf August Oetker ist Senior der Oetker-Gruppe in Bielefeld. Oetker erinnert sich an das erste Betriebsfest im Jahre 1946 mit besonderem Vergnügen. Unser erstes Betriebsfest haben wir bei mir auf dem Hof gefeiert, 1946. Und da waren zwei schwarze Schweine, ich kann das so heute gerne sagen, drin. Und eine fabelhafte Erbsensuppe gab es. Das war die schönste Erbsensuppe, die ich in meinem Leben je gegessen habe. Helmut Zacharias brachte eine neue Note in die Unterhaltungsmusik. Und die fehlte, wenn man sie jetzt hat, merkt man, dass sie vorher nicht da war und dass sie also gefehlt hat. Der Wiederbeginn. Ein Wiederbeginn, ja. Aber keiner, bei dem alle in die Hände spucken und anfangen. Eher ein schleichender Wiederbeginn. Ein bisschen Anfang hier, ein paar Arbeiten dort. Zeitzeugen. Rudolf August Oetker, Kaufmann vom Beruf. Jahrgang 1916. Der Name Oetker, ein Begriff für ein Familienunternehmen und Produkte, die in Deutschland jedem Kind bekannt sind. Ja, nach dem 1. April 1945 kamen die Amerikaner. Da stand meine Belegschaft wieder hier und sagten, sie wollten arbeiten. Und ich sagte, mir ist ja alles kaputt. Und was wollt ihr denn tun? Wir hatten weder Strom, konnten die Maschinen laufen. Da haben aber meine Mitarbeiter waren sehr kreativ zu der damaligen Zeit und haben zunächst mal gesagt, wir haben doch noch ein paar alte Maschinen und darauf könnten wir das machen. Auf meine Frage, ja, wo kriegen wir denn den Strom her? Da hatte also einer noch einen alten Dieselmotor irgendwo stehen und einen alten Generator. Und ja, ich sage, wo kriegen wir den Sprit her? Ja, den Sprit, den haben wir schon vergraben, ein paar Fass. Und die können wir jetzt eigentlich wieder hervorholen. Und damit wurden dann schon am ersten Tag, nachdem überhaupt wieder gearbeitet werden durfte, noch einen Monat vor der Kapitulation, haben wir dann schon wieder angefangen zu arbeiten mit 6 Maschinen. Und seitdem hat die Fabrik hier in Bielefeld auch nicht mehr stillgestanden. Improvisieren, ein Gebot der Stunde. Den Flüchtling Werner Otto hatte es nach Bad Segeberg verschlagen. Von dort fuhr er mit dem Fahrrad nach Hamburg. Hier hört er im Wartesaal von Lederbeständen, die es in Schleswig-Holstein geben soll. Werner Otto, Jahrgang 1909. Ich erfuhr durch Zufall, dass irgendein Mann, ein Althändler, Nähmaschinen, Industrienähmaschinen, irgendwo ausgegraben hatte und die repariert hatte. Zudem bin ich hingefahren, dann habe ich dem die Maschinen abgekauft. Das wurde damals natürlich alles in Form von Schwarzhandel gemacht. Ich habe irgendwo Sprit bekommen, Holzsohlen waren aufzutreiben, Leder haben wir bekommen. Aber das große Problem war Garn. Wenn man sich heute daran erinnert, dann war es abenteuerlich. Garn gab es nicht. Jetzt hatte ich Maschinen, hatte ich Leder, hatte ich Holzsohlen. Aber nun musste das ja zusammengenäht werden und das Garn fehlte. Da haben wir die ersten Holzbeischnaller. Das sind so Schuhe, die mit Holzsohlen getragen werden und vorn, also relativ wenig Nähte haben, nur eine Schnalle querweg und eine Rücknaht. Die haben wir dann mit Hilfe von Bindegarn, was man in den Mähmaschinen hat, kam ein Stapel Bindegarn genäht. Und dieses Bindegarn lief natürlich sehr schlecht durch die Maschinen durch. Nach 10, 20 Stichen war die Nadel verstopft, musste es wieder in Ordnung gebracht werden oder abgeschnitten werden. Also es war Krampf. Aber wir fingen an und nachdem wir vielleicht 3 Wochen mit diesem Bindegarn genäht haben, bekam ich irgendwo Garn aufgetrieben. Ja, also Fachleute hatten wir nicht dabei. Das größere Problem war Garn, wie ich eben schon sagte. Und das größte Problem waren allerdings Maschinen. Die Schuhmaschinen wurden in der Süddeutschland, in der Pfalz hergestellt. Damals war die Verbindung der Zonen untereinander völlig abgebrochen. Wir kamen an diese Maschinen nicht heran und es war sehr schwer, geeignete Maschinen zu kriegen. Wir mussten also die Schuhe am Anfang noch mit der Hand zwicken. Der Schuh wurde teuer, aber die Relationen waren ja damals so durcheinander, sodass das keine Rolle spielte. Unsere Schuhe hatten so im Gebrauchsjargon die Bezeichnung Gurken und sie sahen auch genauso aus. Keine gute Zeit. Aber eine Zeit, in der viel gewagt wird. Jeder hat das Gefühl, etwas versuchen zu müssen. Und alle meinen, nur wenig verlieren zu können. Wer nichts hat, dem kann man auch kaum etwas nehmen. Gründergeschichten von damals klingen heute abenteuerlich, besonders dann, wenn es Erfolgsgeschichten sind. Max Grundig, Jahrgang 1908. Grundig fängt nach dem Kriege nicht bei Null an. Er hatte als Radiohändler begonnen und schon früh eine kleinere Transformatorenfertigung aufgezogen. Doch das wird ihm zunächst einmal vorgeworfen. 1945. Über Nacht waren die Leute auf einmal arbeitslos. Ne? Und es waren doch ein paar Gutzen und haben gesagt, wir stehen allein da. Ich habe gesagt, gut, schön, erledigt. Geht in das Radiogeschäft von mir und macht dort Reparaturen. Ne? Gott und die Welt ist gekommen mit Reparaturen. Die Apparate waren kaputt. Und zwar hat es im ganzen Bundesgebiet dann durch Bombeneinwirkungen und so weiter und sofort hat es keine Transformatoren mehr gegeben. Es war der Transformator ein Bestandteil am Rundfunkgerät, der sehr oft kaputt wurde durch irgendwelche Einwirkungen. Jetzt haben wir da so einen Transformator entworfen, war Kleinigkeit für uns, weil wir auf dem Gebiet tätig waren, innerhalb der Rüstungsfertigung, haben einen Universaltransformator entwickelt, der für alle Geräte verwendbar war. Der Händler musste uns den defekten Trafo einschicken. Wir hatten also die Bleche dann von dem alten Trafo. Und das andere, Draht und so weiter, haben wir gehabt. Konnten wir selber machen. Den wesentlichen Bestandteil hatten wir und haben den neuen Trafo gebaut. Und so ging das weiter mit vielen, vielen Dingen. Auch die Träger bekannter Industrienamen wussten zunächst nicht, was werden sollte. Konrad Henkel von den Henkelwerken hatte nach Kriegsende, wie alle Familienmitglieder, zunächst auf dem Werksgelände Hausverbot. Andere bekamen im Werk das Sagen. Das Geschäft des Konrad Henkel ist ein besonders empfindliches Geschäft. Die Henkelwerke stellen Markenartikel her. Persil ist sogar eine besondere Markenpersönlichkeit. Eine Marke, die im Krieg und auch gleich danach mangels Rohstoffen nicht hergestellt werden konnte. Und trotzdem, die Marketinglehrbücher erwähnen es bis heute, wurde für Persil, das es nicht gab, weiter geworben. Konrad Henkel, Jahrgang 1915. Ich kann erzählen, dass das Werk 1945, als es besetzt wurde, kaum beschädigt war, außer sehr viel Glasscheiben. Einige Mitarbeiter sind bis zum Schluss hier in der Firma geblieben, ungefähr 250 bis 270 Personen, die sich dann rührend bemüht haben, die Werksangehörigen, die von außen wieder nach Düsseldorf kamen, zu versorgen. Wir haben da oben große Speisesäle, da haben wir dann große Planen aufgehangen, in denen dann die Familien etwas provisorisch eine Zeit lang leben konnten, bis sie was eigenes gefunden hatten. Problem war natürlich auch die Verpflegung. Hier waren noch gewisse verborgene Bestände, die wir dann ausgeben konnten, sodass die erste schwierige Zeit für die Mitarbeiter dadurch etwas leichter wurde. Mit der Produktion haben wir auch bald anfangen können. Naturgemäß zuerst sehr wenig, 1000 Tonnen im Monat, das war also wirklich nicht viel. Jetzt wird abgeräumt mit all dem ganzen Dreck. Jetzt wird abgeräumt mit jedem schlechten Jeck. Jetzt wird abgeräumt mit allem Klüngelskram. Durch der ganze Mist, der gewesen ist, mache mir ne Schram. Die Zeit nach dem Kriege. Eine bemerkenswerte Zeit. Das Verlagshaus Bertelsmann gehört heute zu den ganz großen Medienkonzernen der Welt. Der Medienriese entstand aus kleinsten Anfängen und wenn man will, mehr per Zufall. Der Motor des Wiederaufbaus des Bertelsmann Verlages, der 1985 150 Jahre alt geworden ist. Reinhard Mohn, Jahrgang 1921. Ich fuhr vor der Währungsreform zu einem Buchhändler, Akademische Buchhandlung Kalvör in Göttingen, um da nun Sortimentsbuchhandel zu lernen. Die erste Erfahrung war, dass also keine Bücher da waren. Es gab eben vor der Währungsreform keine. Also das war relativ einfach, die Warenkunde zu beherrschen. Aber dann war ich doch unbefriedigt mit diesem Nichtstun da in der Buchhandlung. Und dann habe ich also meinem Chef gesagt, also ich weiß von meiner Tätigkeit in Gütersloh, dass die Papierfabriken für 2 Kilo Altpapier, 1 Kilo Neupapier geben, zu einer Zeit, wo Papier bewirtschaftet war. Das war Tauschen, ne? Da habe ich gesagt, wenn ich diese schöne alte Stadt Göttingen ansehe, da war ja nicht viel zerstört, da müssen doch in diesen Häusern Riesenmengen von alten Büchern und Heften und Papier liegen. Das muss man mal in Gang bringen. Na, sagt der Chef, wie wollen Sie das machen? Ich sage, auch, ich male ein Plakat, tue es ins Schaufenster und sage, für 2 Kilo Altpapier kriegt er ein Buch. Am nächsten Morgen, als das hatte übers Wochenende gehangen, kann man Bücher kriegen, neue Bücher kriegen. Da stand eine Schlange vor dem Laden, bin ich zum Altwarenhändler gegangen und habe da die Annahme organisiert und da kamen also Bibliotheken wunderbarer Bücher alter Bestände mit herrlichen Einbänden als Altpapier und wurden also dann in die Ballen eingestampft. Dann dachte ich, das ist eigentlich ein Unsinn, dass wir jetzt neue Bücher holen und so schöne alte Bücher wegschmeißen. Wir holten dann die alten schönen Bücher aus diesen Beständen wieder raus und verkauften die auch. Und im Nu hatten wir ein Geschäft in Gang. Mit neuen Büchern und mit alten Büchern und in einer Zeit, wo normalerweise die Buchhändler schlicht und einfach gar nichts zu verkaufen hatten, hatten wir ein blühendes Geschäft und einen vollen Laden. Der Weg zum größten Verlagshaus des Kontinents vollzog sich bei Bertelsmann allerdings nicht ganz geplant. Die goldene Idee des Buchclubs Lesering drängte sich gleich nach der Währungsreform auf. Direkt an den Leser war seine Devise und der Buchclub wurde zum Riesenerfolg, der aus einem kleinen Verlag einen großen Konzern werden ließ. Auch die bahnbrechende Idee der Mitarbeiterbeteiligung kann auf diese Zeit zurückgeführt werden. Eine damals unerhörte Idee, die inzwischen tausendfach kopiert wurde. Es etablierten sich ja auch wieder die Schallplattenfirmen und die suchten natürlich dann so wieder Material, die versuchten dann wieder populäre Schlager ausfindig zu machen. Und da trat man an die Komponisten heran, die vor dem Kriege auch schon mal Erfolge gehabt hatten, wie Gerhard Winkler, Ralf Maria Siegel und letzten Endes kamen sie auch schon mal zu mir. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus. und sie legen im weiten Bogen die Netze auf. 1945 lag ja alles am Boden, auch die musikalischen Städten, wo früher getanzt wurde, wo Salonorchester spielten in den Cafés, das gab es alles nicht mehr. Man hat dann aber doch zum Beispiel in Köln ein Etablissement gefunden, das hieß Tatzelwurm. Und da lief dann direkt von Oktober 1945 ab eine Kabarett-Revue. Und 1946 hatte ich das Glück, da auch eine Revue zu schreiben auf Kölsch. In dieser Zeit, nach dem Kriege und vor der Währungsreform, fällt auch die große Auseinandersetzung über den künftigen Kurs der deutschen Politik. Marktwirtschaft oder Planwirtschaft wird zu einem beherrschenden Thema. Ein kurzer Abriss und eine Darstellung der damaligen Standpunkte. 1947. Deutschland ist am Boden zerstört. Der härteste Winter seit 50 Jahren liegt hinter den Deutschen. Der Sommer ist trocken wie seit Menschengedenken nicht. Die Ernte schlecht. In den Städten, Kreisen, den neu geschaffenen Ländern verwalten Beamte den Mangel. Die Versorgung konnten sie nicht sicherstellen. Auf der anderen Seite begann das politische Leben wieder. Machten sich die Gründer der neuen oder die Wiedererwecker der alten Parteien Gedanken, wie es langfristig weitergehen solle in Deutschland. Auch darüber, wie es weitergehen solle mit Deutschlands Wirtschaft. Sie versuchten, Politik für die Zukunft zu formulieren. Die nordrhein-westfälische CDU beispielsweise schrieb am 3. Februar in ihr Parteiprogramm, das Adenauer Programm: Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur eine Neuordnung von Grund aus erfolgen. Carlo Schmidt, damals Mitglied von württembergischen Landesregierungen, sowohl in der französischen als auch in der amerikanischen Zone, beschrieb das in der Rückschau ähnlich. Nach dem Krieg war allgemein in Deutschland, in Westdeutschland, allgemein die Meinung, na wenn mal so die Sache mit der Besatzung vorbei und wenigstens erträglich ist, werden wir uns auch schon selber einrichten müssen. Und so wie es mal war, wird es nicht mehr werden können. Mit 14 Millionen Flüchtlingen, die nichts haben, kann man nicht eine Gesellschaftsordnung machen, wie sie vor 33 war. Die müssen reingenommen werden. Das geht nicht ohne erhebliche Einbrüche ins Eigentum derer, die das Glück hatten, westlich von Elbe und Werra zu wohnen im kritischen Jahr. Und obendrein muss ja der Arbeiter an den Staat hereingebracht werden. Das geht ja nicht gut, indem man das alte Verhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Betriebsherren, Betriebsuntertanschaft, da muss etwas anders werden. Wie die Wirtschaft in Zukunft organisiert werden sollte, darin unterschieden sich die Meinungen. Im Grunde existierten zwei Lager. Eines wollte den Sozialismus, Planwirtschaft, Sozialisierung, zumindest großer Betriebe, eine andere Einkommensverteilung als bisher. Ludwig Erhard dagegen, Vertreter des anderen Lagers und seit 1947 Wirtschaftsdirektor der B-Zone, also höchster deutscher Wirtschaftsbeamter im gemeinsam verwalteten Besatzungsgebiet von Amerikanern und Briten, wollte eine aufgeklärte, eine soziale Marktwirtschaft, ohne zentrale Planung und Bewirtschaftung. Erik Nölting, sozialdemokratischer Wirtschaftsminister im Land Nordrhein-Westfalen, verdeutlichte in einem Streitgespräch mit Ludwig Erhard seinen Standpunkt so. Sozialismus fußt auf der Erkenntnis, dass im Mittelpunkt der Wirtschaft der Mensch zu stehen hat, dass er, wie Karl Marx einmal schrieb, die Zentralsonne ist, um die sich alle anderen Gestirne zu drehen haben. Jener anderen Auffassung aber gelten als bestimmende Mittelpunkte die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals. Kapitalistisches Gewinnstreben ist das Steuerungsinstrument ohne Rücksicht auf die sozialen Folgen. Und deshalb können wir den Gedanken einer planmäßigen Führung der Wirtschaft nicht preisgeben. Ludwig Erhard hielt dagegen. Diese Art von Planwirtschaft, wie ich sie sehe, das ist die, die in der großen Konzeption die Wirtschaft in bestimmte Richtung drängen und führen will. Die aber durch die Eröffnung von Chancen oder durch die Setzung von Barrieren den Einzelnen in freier Entscheidung dahin führt, nach Lage der ihm gesetzten äußeren ökonomischen Bedingungen, sich sinnvoll zu verhalten und so zu handeln. Also nur Rahmen setzen. Ansonsten Freiheit der Wirtschaft, das war das Credo von Ludwig Erhard, der seinen Gesprächspartnern damals den Eindruck vermittelte, allein schon das Wort Planung verursache bei ihm eine Gänsehaut. Irgendwie musste sich ja das Schicksal der Wirtschaft einmal entscheiden, musste es wieder geordnete Verhältnisse geben. Alfred Kubel, der spätere Ministerpräsident, damals SPD-Wirtschaftsminister in Niedersachsen. Von einer breiten Grundsatzdiskussion, verstanden dahin, dass breite Schichten der Bevölkerung, der Wähler, sich damit befassten, sollte man besser nicht sprechen. 100 Pferdedecken, sage ich immer, sind den meisten Leuten viel wichtiger in der Beschaffung als eine noch so reizvolle Ideologie. Nicht die wirtschaftspolitische, die gesellschaftliche Diskussion brachte die Entscheidung über die künftige deutsche Wirtschaftsordnung, sondern die Währungsreform und ihre Folgen. Die Alliierten hatten die Währungsreform geplant, aber nicht mit der Chuzpe ihres Wirtschaftsdirektors Erhard gerechnet, der sie zu einer grundlegenden Wirtschaftsreform machte, ohne die Alliierten zu fragen. Am Freitag, dem 18. Juni 1948, verkündeten die Machthaber der drei westlichen Zonen die Währungsreform. 40 Mark Kopfgeld bekam jeder Deutsche, und für dieses neue Geld, die deutsche Mark anstelle der Reichsmark, konnte der plötzlich alles kaufen, was das Herz begehrte. Denn als die Deutschen hungerten und Mangel litten im Sommer 1947, begann die Wirtschaft immer mehr zu produzieren. Das Produzierte hat sie aber nicht verkauft, sondern auf Halde gelegt. Ein Tipp von Ludwig Erhard. Als der dann, weit über die Direktiven der Alliierten und die Erwartungen seiner eigenen Parteifreunde von der CDU-CSU hinaus, im Alleingang mit der Währungsreform die staatliche Preisbindung und die Bewirtschaftung beseitigte, gab es plötzlich einen wirklich und wahrhaftig freien Markt. Zum ersten Mal wieder seit 12 Jahren in Deutschland. Die Gewerkschaften riefen im November 1948 einen 24-stündigen Generalstreik gegen diese Maßnahmen aus und Erik Nölting schimpfte: Was aber berechtigte Empörung hervorruft, ist die monopolistische Ausnutzung dieser Marktsituation, dieser chronischen Mangellage durch Erzeuger und Händler. Das sind die wucherischen Gewinnaufschläge. Das sind diese aufreizenden Kalkulationsspannen. Sie versprachen uns eine soziale Marktwirtschaft. Sie wollten es offenbar auch. Aber ich glaube, das, was uns bisher beschert wurde, sieht einer liberalen Marktwirtschaft mit ihrer sozialen Kaltschnäuzigkeit verdammt ähnlich. Und wir fragen immer verzweifelter, wo bleiben denn eigentlich jene sozialen Sicherungen, deren Einbau man uns versprochen hat? Doch mit der Freigabe der Preise, der Abschaffung von Bewirtschaftung und Kontrollen, pendelte sich die Situation allmählich ein. So wurde die Marktwirtschaft in der Bundesrepublik geboren. Sie blieb bis heute unsere Wirtschaftsordnung. Wolf Mommsen. Wir haben selbstverständlich diese Republik auch mit einer bewussten Ungerechtigkeit aufgebaut. Diese ganzen Methoden der berühmten Sonderabschreibung, der Finanzierung über Steuerentlastung, sei es Schiffe, sei es Wohnungsbau, sei es sonst was, sind natürlich alle nicht sozial gerecht gewesen. Denn derjenige konnte sich ja nur daran beteiligen, der was hatte. Die Entwicklungen liefen in verschiedene Richtungen. Auf der einen Seite tagten in Berlin die Wirtschaftsexperten der Besatzungsmächte, die zu ihrer Sicherheit in Uniformen gesteckt worden waren. Da alle Besetzer mit ihren Fachleuten so verfuhren, trafen die Deutschen, die mit ihnen zu tun hatten, oft auf sehr fachkundige Kollegen. In Berlin ging es um die Reparationen, die die Deutschen leisten sollten. In den USA aber stellte der neue amerikanische Außenminister George Marshall bereits Wirtschaftshilfe für Europa, einschließlich Deutschland, in Aussicht. Die Hilfe war auch so etwas wie ein Versicherungsbeitrag, der die USA vor dem Schaden, den ein kommunistisches Europa oder auch nur ein kommunistisches Deutschland für die amerikanische Sache stiften würde, schützen sollte. Aus der Sicht des Engländers Sir Alec Cairncross, der abwechselnd in einer Offiziersuniform der britischen Armee oder aber der Royal Air Force zu den Verhandlungen erschien, sahen die damaligen Verhandlungen über das, was Deutschland den Siegermächten zahlen sollte und warum es dann nicht zu diesen Zahlungen kam, so aus. I thought it would be a long time before Germany recovered. There were different views at that time. I remember Lord Leighton, who at one time. Ich rechnete damit, dass es lange dauern würde, bevor sich Deutschland wieder erholen würde. Und wenn man so an die Zeit 1946-47 denkt, da gab es dann schon die Meinung, dass solange Deutschland nicht wieder auf die Beine gekommen ist, solange kann auch Europa nicht gesund werden. Die Bundesvereinigung der britischen Industrie, CBI, etwa veröffentlichte 1947 eine Studie, in der es etwa hieß, es ist nicht so, dass wir den Wettbewerb der Deutschen unbedingt wünschen. Aber wir müssen feststellen, solange es Deutschland schlecht geht, solange gibt es in Gesamteuropa Schwierigkeiten. Ich denke, dass ich mit einiger Berechtigung hier etwas sagen kann, denn ich war der Chef der Verhandlungskommission, die über Reparationszahlungen der Deutschen in Berlin für England verhandeln sollte. Es gab dort eine Verhandlungsrunde mit den anderen Siegermächten. Und ich würde dazu sagen, wir haben uns im Winter 1945-46 gegen die höchsten Forderungen gegen die deutsche Industrie gewehrt, wohingegen die Russen da ganz anders dachten und die Franzosen waren wohl mehr auf der russischen Linie, wogegen die Amerikaner uns wohl zustimmten. Aber man muss die folgende Tatsache bedenken, dass sowohl in England als auch in Deutschland im Winter 1945-46 die vorherrschende Meinung besagt, es darf keinen Krieg mehr geben. Und falls es Deutschland sein sollte, das damit fortfährt, Kriege anzuzetteln, dann müssen wir sicherstellen, dass Deutschland nie wieder einen Krieg riskieren kann. Mit dem Plan, der von 1945 auf 46 ausgearbeitet wurde, verfolgte man das Ziel, dass Deutschland zwar gesunden solle, aber es sich nicht schneller erholen dürfe als seine Nachbarn. Man wollte sicherstellen, dass der deutsche Lebensstandard unter dem europäischen Durchschnitt bleibt. Nun könnte man ja denken, das sei ein Rezept, dem man gut folgen könne. Doch führte das zu vielen absurden Schlüssen. Ich kann mich zum Beispiel an ein Treffen der Fachleute erinnern, wo wir uns herablassen mussten, über die Größe des Hühnereies von einer durchschnittlichen Henne zu diskutieren. Denn bevor wir nicht wussten, über welche Eiergröße wir hier verhandelten, konnten wir uns ja auch schlechterdings nicht über den deutschen Eierverbrauch im Vergleich zu dem Eierverbrauch anderswo in Europa unterhalten. Eine ziemlich unsinnige Diskussion, die zudem noch in unvorstellbare Einzelheiten zerfaserte. Aber all das war Teil des Ziels, dass Deutschland zwar dem Lebensstandard von anderswo nahe kommen sollte, ihn aber nicht übertreffen dürfe. Und das Ziel war natürlich, Deutschland sollte über weniger Industriekapazität verfügen als früher und sollte auf ein geringeres Volumen zurückgeschnitten werden. Aber das Komische war, immer wenn wir alles wieder zusammengezählt hatten, so sah es aus, dass wir auf ein Volumen kamen, das der deutschen Industrie von 1932 entsprach. Aber 1932 war das Jahr, das Hitler emporgebracht hat. Und für mich sah es so aus, als ob wir wieder gerade darauf zuliefen, einen anderen Hitler zu erzeugen. Und das wollten wir natürlich nicht. Vieles wäre ohne Geld aus Amerika nicht zustande gekommen. Aber auch der kurze Draht der deutschen Wirtschaft zu den Politikern, namentlich zu Erhard, sorgte dafür, dass vor, aber erst recht nach der Währungsreform viele Dinge unbürokratisch in Bewegung kamen. Dass dies den beteiligten Industrien mehr als ihren Mitarbeitern nutzte, ist bis heute ein akademisches Thema von Universitätsseminaren. So manches musste überteuert bezahlt werden. Mit dem Mehrerlös wurden die Investitionen finanziert, die ihrerseits hauptsächlich den Eignern der Industrie zugute kamen. Einzelhandel vor und zur Währungsreform. Der Warenhausmanager und pensionierte Vorstandsvorsitzende des Kaufhofs in Köln, Friedrich Rösch, Jahrgang 1920. Ich war Geschäftsführer in Barmen. Barmen, ein Trümmerhaufen eigentlich. Glasfenster und Glastüren gab es nicht. Die Theken selbst gemauert, Holz nicht aufzutreiben. Fantasie und Ideen brauchten die Männer in diesen Tagen. Eine für 1000, eine Einfärbeaktion. Begeistert brachten Kunden alte Kleidungsstücke, Wehrmachtsuniformen, Wolldecken, Betttücher, Dekorationsstoffe zur Weiterverarbeitung für Kleidungsstücke. Eine Riesenhilfe, wie ich meine. Mehr als die Hälfte unserer Ware von Sortiment konnte natürlich keine Rede sein, bestand aus Restbeständen der Wehrmacht. Holzmunitionskisten aller Größen als Vorratsbehälter angeboten, gingen weg wie frische Semmeln, weil sie auch als Brennholz dringend zum Essen kochen gebraucht wurden. Und wir haben gehandelt in des Sinnes bester Bedeutung. Aus Stahlhelmen lieferte uns ein Fabrikant Kochtöpfe und Pfannen. Schmiedeeisen in allen Formen, Feuerhaken, Kerzenständer, Untersetzer gab es reichlich. Und dann kam endlich der Montag, der 21. Juni 1948. Wir waren auf dem Weg zu einem menschenwürdigeren Dasein in diesen Tagen des Juni 1948. Im Ausland wurde eine Tat Ludwig Erhards als besonders kühn empfunden. Schon bald nach der Währungsreform schaffte er in Deutschland die Bewirtschaftung ab. Ohne große Konsultationen mit den Besatzungsmächten stellte es der deutschen Wirtschaft frei, was sie wie und in welcher Menge produzieren will. Ein unerhörter Vorgang. Wenn man bedenkt, dass zur gleichen Zeit in England der Staat bei allem und jedem mitbestimmen will. Ludwig Erhard. Die soziale Marktwirtschaft schließt alle Schichten unseres Volkes, insbesondere Unternehmer und Arbeiter, zu echter Zusammenarbeit an gemeinsamen Zielen zusammen. Unsere Politik dient dem Zwecke, immer weitere Schichten unseres Volkes an einem gehobenen Lebensstandard teilhaben zu lassen. Ludwig Erhard versäumt dennoch nicht, auf Vorgänge, die er selbst für wichtig hält, Einfluss zu nehmen. Und wichtig kann auch mal ein Waschmittel sein. Konrad Henkel. Erhard hat uns versprochen und zugesichert, dass wir die Rohstoffe bekommen würden, die wir brauchten. Und er hat dann auch empfunden, dass wenn Persil nach 8 oder 9 Jahren wieder auf den Markt kommt, die ganze Bevölkerung das Gefühl hat, der Krieg ist vorbei, jetzt gibt es wieder Friedensqualitäten, mit denen wir dann auch in Zukunft leben können. Das hat Erhard damals gesagt, dass das Rauskommen von Persil für seine Politik von großer Wichtigkeit wäre. Rudolf August Oetker. In dem Jahre 1953 oder 1954 war es, wie wir nun unterdessen schon also den Wiederaufbau der Reederei machten. Da war die Frage eines Stars, dass wir dringend schnelle Schiffe haben mussten. Und da kam also Herr Bürgermeister Brauer, Herr Professor Schiller, Herr Dudek, Finanzsenator von Hamburg, und Herr Fengefisch, der Oberste von der Landesbank, und ich, wir kamen zusammen. Und da wurde darüber diskutiert, wir müssten also jetzt 6 Schiffe bauen, sie kosteten 100 Millionen und keiner von uns hatte auch nur eine. Und wie machen wir das nun? Das können wir vielleicht mit Wechseln machen, sagte Herr Pengefisch. Ja, ich sage, die laufen 3 Monate, und was machen wir dann? Ja, dann prolongieren wir sie. Ja, ich sage, das ist mir zu windig, das können wir nicht machen. Und ich sage, aber ich will noch mal mit Professor Erhard sprechen. Und das war eben damals sehr einfach. Man fuhr nach Bonn, ging oben in eine Kaserne, ersten Stock. Und da war der Professor und dem habe ich das vorgetragen, dass ich das machen wollte und was er wohl davon meinte. Und da sagte er, ja, wir haben doch jetzt den schönen Paragraphen 7d. Sie müssen sich bemühen, das Geld in der deutschen Wirtschaft aufzutreiben. Und dann machen Sie mal, das wird schon was. Und ich war sehr erstaunt darüber und war immer noch nicht ganz beruhigt. Und da ging ich die Treppe runter und da traf ich den obersten Gewerkschaftsführer und fragte ihn, was er da nun von hielte. Und da war ganz einfach Antwort von ihm, meine volle Unterstützung haben Sie. Was das bedeutete, wusste ich natürlich auch nicht, wusste er wahrscheinlich auch nicht. Aber wir waren alle der Auffassung, gemacht werden muss es, wir sind im Aufbau, es muss ja alles besser werden. Und nun mal ran und es wird schon gut gehen. Deutschland nach 1945. Ein Land völlig durchgeschüttelt. Ein Land, das auf Null gebracht worden war. Aber ein Land, in dem es viele Menschen gab, die im wortwörtlichen Sinne nicht viel zu verlieren hatten und deshalb etwas riskieren konnten oder zum Überleben riskieren mussten. Eine Zeit, die für die später Geborenen nicht mehr vorstellbar ist. Eine Zeit aber, die vieles, was in der Bundesrepublik sonst unerklärlich wäre, erklärt. Vom Nichts zum Wirtschaftsimperium. Die Männer der Stunde Null. Eine Sendung von Armin E. Möller mit Beiträgen von Marlies Bremer und Ernst Dolus. Musikauswahl und Kommentierung besorgte Gerhard Jussenhofen. Es sprachen Sigrun Höhler, Manfred Heidmann, Karl-Heinz Bender, Hans Künster, Walter Gontermann und Fritz Bachschmidt. Ton und Technik Leopold von Knobelsdorf und Maria Mierländer. Regieassistenz Uwe Scharek. Regie Ulf Becker. Sie hörten Vom Nichts zum Wirtschaftsimperium, die Männer der Stunde Null, eine Wiederholung aus dem Jahr 1986, aus Anlass des Kriegsendes vor 80 Jahren.